Abschnitt 11 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Seine Seele vereinigte sich mit dem Körper. Tief, ganz tief in dem dunklen Tal erlosch die Stadt. Die letzten Widerklänge stieben auseinander. Nur die Erinnerung an die große, an die heilige Nacht breitete ihre Flügel über der Stadt. Er konnte nicht mehr unterscheiden, was Traum, was Wirklichkeit war. Wie ein weitfernes Echo, das irgendwo über den Erdenrand hinaufzukommen schien, hörte er das Tosen der Wasserfälle, sah die ragenden, goldenen Turmspitzen der Alkazare. Er schloss die Augen. Etwas wie der leise Flügelschlag einer Möwe. Komm, oh komm! Ein Leuchten wie von einem flüsternden, tonlosen Blitz. Komm, oh komm! Etwas umfing sein Herz mit zarten, feinen Händen, streichelte und küsste es. Komm, oh komm! Aus seiner Seele riss sich ein schluchzender, sehnender Schrei. Ich gehe schon, ich gehe! Und dort in der Tiefe die dunkle Kastanienallee. Er glaubte, zwischen den schwarzen Bäumen ihre lichthelle Gestalt zu sehen. Und dort in der Tiefe dämmerige, feuchte Kirchen, in denen die Sarkophage von Fürsten und Königen brüteten. Noch fühlte er das Zittern ihres Herzens, ihren heißen Atem, den Pulsschlag ihrer Adern, der ihr Gesicht rot überströmt, als er sie einmal in den dunklen Kreuzgängen getroffen hatte. Ach, in der Tiefe, dort in der Stadt des Wunders hat er sie in seinen Armen wie ein Kind hin und her gewiegt. Sie wieder jäh auf seine Brust geworfen und wieder behutsam gebettet, und rings ergoss sich die goldene Flut ihrer leuchtenden Haare. Übers Kreuz warf er sich auf den Boden und lag so lange, bis der Schmerz in ihm brach und in seinem Herzen es still wurde mit einer Stille, die vor der Schöpfung war. Ruhe, oh Ruhe! Die Meere waren gestorben, der Pulsschlag der Erde hörte auf. In den Himmel ragten verkohlte Wipfel erstorbener Palmenbäume und mächtiger Stämme von Farren. Über dem unermesslichen, öden, toten Gefilde der Eismeere lag verstreut die furchtbare Saat von Knochen vorsintflutiger Tiere. Stille, taube Stille. Mit erloschenen Strahlen verband sich der Mond mit der Erde, und es gab keine Hand, die diesen toten Saiten einen Klang entreißen könnte. Mit breitem Schoß öffnete sich die Erde, aber es gab kein Licht, das sie befruchten könnte. In der atmosphärenlosen Unendlichkeit hängen reglos entsetzliche Sterne wie kalte Globen aus Messing, und die Sonne, kohlenschwarz, verreckt, aufgefressen von ihrem eigenen Feuer. Und in dieser grässlichen Stille erhob sich von neuem die Sehnsucht in ihm. Eine unsagbare Sehnsucht nach der, die er einst besessen, wieder verloren, die er aus der Mutterscholle seiner Seele wieder zum Leben auferwecken, Blut seines Herzens in sie ergießen und seinen Willen ihr als Rückenmark geben sollte. Aus seiner eigenen Adamsrippe sollte er sie schaffen, aber er vermochte es nicht. Mit ganzer Kraft sehnte er sich nach der, die er hienieden nicht mehr schauen durfte. Die Nacht des Wunders, die er mit ihr durchkostet, breitete sich zu einer Ewigkeit. Eine Ewigkeit lebte er mit ihr zusammen, eine Ewigkeit unendlichen Glücks. Und er sprach zu ihr, »O ihr meine Augen! So oft ergoss ich meine Seele in eure dunklen Untiefen, einem Sterne gleich, der in die Abgründe der Ozeane sich herabstürzt. Noch einmal sagt auf meinen Gram und meinen Schmerz. Mag er in eurem Schlund versinken wie ein Lichtstrom unsichtbarer Sterne in den raumlosen Weiten der Unendlichkeit. O ihr meine Augen! O du mein kostbarer Mund! So oft irrte seine stumme Trauer auf meiner Brust, bis sich seine Verzweiflung in mein Fleisch, sein Zauber sättigte meine Seele mit dem süßen Gift unsäglichen Verlangens. So oft öffnete er sich zum keuchenden Liebesgeflüster, zu unzüchtigen Schreien, zu wilden Lästerungen. Einmal noch öffne sich der wundersame Kelch, einmal mag er noch seinen gespenstischen Zauber in mich ergießen. O du mein kostbarer Mund! O du mein geliebtes Haupt! So oft habe ich dich an meinem Herzen geborgen, So oft sankst du an meine Schultern in meiner wilden Umarmung, warfst dich zurück, versenkt von der Glut meines Verlangens, fielst ohnmächtig in zuckenden Liebesschauern auf die Kissen. Einmal noch verbirg dich an meinem Schoß, gieß über mich die Sternenflut deiner Haare, o du mein geliebtes Haupt, o du goldener Strom deines Reichtums. In dem Tal zu seinen Füßen brütete die schwarze Nacht. Nur ein winziges Licht flackerte wie der letzte Funken einer verlöschenden Fackel. Er verzweifelte nicht mehr, denn er wusste, dass er zu ihr gehe, mit ihr eins werde, in dem Ewigkeitsschoß, aus dem er und sie entstanden sind. Keine Verzweiflung mehr, nur eine kranke, sinnlose Sehnsucht nach diesen Augen, die ihre Sterne in die Abgründe seiner Seele mit solcher Liebe im Schmerz eintauchten, und nach den Händen, die ihre Tausende von verhängnisvollen, schicksalsschweren Linien in sein Gesicht gruben, nach dem traurigen Lächeln, das mit brütender Schwere sich um die Lippen legte. Es geschehe. Er und sie sollten zum Urschoß zurückkehren, um zu einer heiligen Sonne zu werden. Eins und unteilbar sollten sie werden und alle Geheimnisse nackt und gelöst mit ihren Augen schauen und in gottewiger Klarheit alle Ursachen und Ziele durchdringen und sie leiten und alle Erden und jegliches Sein beherrschen. In dem Gottgefühl, er sie. Androgyne. Es umfloß ihn der Glanz ihrer feinen weißen Hände. Ihn durchströmte der Duft ihres Körpers und in seiner Seele jauchzte das verlangende, lockende Geflüster. Komm, Geliebter, komm! Und er ging mit einem gewaltigen Todestriumph in seinem Herzen. Dort, wo im Mondesglanz der siebenarmige See schimmerte, ging still und groß und wiederholte nur mit unendlicher Liebe. Ich gehe. Ich komme. Ende von Abschnitt 11. Ende von Androgyne von Stanisław Przybyszewski.